Schreiben Sie deinen Briefumschlag und kleben Sie ihn zu. Mit deiner Masche kommst du heute nicht mehr durch. Hier gibt's nichts zu holen für Frauen, Männer, Kinder oder Tiere. We'll be right back.

setzt auf schöne Häuser, die drinnen hässlich waren. Ich habe Dinge getan, die es mir nicht erlaubten, die vielen Dinge.